Kapitel 4 Übung A1 Frühstück im Hotel. Hören und lesen Sie. Guten Morgen, Peter. Wie geht's? Guten Morgen. Danke, gut. Ich habe jetzt richtigen Hunger. Ich auch. Was nimmst du zum Frühstück? Was für ein tolles Buffet. Wo stehen die Teller? Dort. Da liegt auch das Besteck. Ach ja, ich sehe es. Ich nehme erstmal nur Joghurt mit Früchten. Nur Joghurt mit Früchten? Also ich esse 2 Brötchen mit Käse und Schinken, ein gekochtes Ei und vielleicht noch 2 Scheiben Lachs. Was möchten Sie trinken? Eine Tasse Kaffee, bitte. Und ich möchte bitte einen Tee, einen Kräutertee. Kräutertee und Joghurt mit Früchten. Du lebst wirklich gesund.